Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen. From somewhere in the wild, wild west. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir. Und wenn ich einen kleinen Trommelwirbel machen könnte, einspielen könnte, dann würde ich das jetzt auch tun. Heute zu Gast bei mir Gabriele von Lutzau, eine bekannte Bildhauerin. Sie macht Skulpturen, die 3, 4, 5 Meter hoch sind mit Kettensägen und Feuerwerfern und was ich da alles so gesehen habe. Erstmal herzlich willkommen in Berlin. Danke, gerne. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute hierher zu kommen. Und natürlich hast du mir Musik mitgebracht. Und ich freue mich, wenn wir ein bisschen über deine Arbeit reden und noch ein bisschen mehr, was du so alles so in deinem Leben erlebt hast. Du hattest ja bisher ein sehr bewegtes Leben. Ja, ich sage immer, mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. In dem Fall würde ich sagen, es ist auch kein langer, ruhiger Flug. Nein. Aber nicht langweilig. Nicht langweilig, das ist wichtig. Viele Turbulenzen, Auf und Abs und wahrscheinlich kennen dich einige Leute auch unter dem Namen Gabriele Dillmann. Nicht nicken, wir machen ja, Radio. Ja, ich nicke. Und dazu würde ich dann aber gerne später vielleicht kommen. Woher nimmst du die Inspiration für deine Skulpturen, die du so machst? Ich sage immer, jeder Künstler hat eine gewisse innere Unwucht. Also eine Narbe auf der Seele oder 2 oder 3. Und wenn das Wetter wechselt, dann piekt es und treibt einem dazu, vielleicht diese Unwucht ausgleichen zu wollen. Und dabei entsteht dann Kunst. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich entscheidest, eine Skulptur zu machen, dann ist das ja immer Holz. Dann ist es ja nicht so, du kannst ja nicht dann bei dir in den Garten gehen und die Bäume absägen und daraus dann, wie kommst du an das Material? Also ich bin schon recht bekannt, wenn jemand aus dem schönen Odenwald, ja, mir sagt, wir haben da irgendeinen Baum, der ist völlig verdreht gewachsen, der muss weg, guck ihn dir doch mal an, dann fahre ich dahin oder mache ja sehr viele Sachen aus Tujas, aus großen ganzen Büschen mit Wurzel. Wo wachsen diese Tujas? Zum Beispiel auf Gräbern. Okay. Und da holst du sie dir dann her? Ich mache jetzt keinen Grabfrevel, aber wenn man 20 Jahre auf einem christlichen Friedhof nicht bezahlt, wieder neu, wird das Grab aufgelöst. Und dann alles, was drauf ist, wird auch weggeworfen. Und die ersten habe ich mir wirklich da bei den Friedhofhöfen auf den großen Komposthaufen geholt. Und von meinen Nachbarn, die eine Thuja-Hecke durch einen formschönen Plastikzaun ersetzt haben. Und daraus habe ich meine ersten Skulpturen gemacht. Okay. Dieser Richtung. Ich habe verschiedene Werkgruppen. Das heißt, seit wann oder wann kannst du dich noch erinnern, wann du deine erste Skulptur geschaffen hast? Bestimmt. Natürlich. Also die ersten waren so streichelweiche Frauenverständnis. Ich mache meine Seele Skulpturen. So fing das an und handlich. Kuschelstreichelweich. Nein, aber die waren auch handlich. Die waren auch handlich und die konnte man, ja. Obwohl, die erste war ziemlich groß. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe immer kleine und große gemacht. Und die kleinen, das waren so Streichelobjekte. Und die großen waren auch schön und hochglanzpoliert. Und irgendwann bin ich von diesem hochglanzpolierten ab. Ich wollte es dann ein bisschen wilder haben, authentischer haben. Aber wie muss man das Holz behandeln, dass das nicht im Laufe der Zeit sich sozusagen, es lebt ja weiter. Holz lebt ja weiter? Oder manche meiner Skulpturen haben Risse, weil welcher Mensch hat keine Risse? Also die nachträglich entstanden sind. Manchmal sieht man's, man sieht, wo das Stück weiterreißen wird. Und dann mache ich das dann so, dass es praktisch, wenn ich eine Frau mache, dass es mitten durchreißt. Okay. Von oben bis, und das hat dann auch was. Du siehst also ein schönes Stück Holz oder du bekommst ein schönes Stück Holz oder einen Strauch. Ganze Büsche sind das. Ganze Büsche. Und dann fängst du an, dann siehst du etwas in dieser Skulptur. Und dann fängst du an, daran zu arbeiten oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe unterschiedliche Werkgruppen. Die eine Werkgruppe sind die Wächter. Das sind Männer, Frauen und eine dritte Gruppe, das sind androgyne Wesen. Das sind Amazonen, die mit Kindern jetzt mal nichts am Hut haben, die rausgehen noch mit den Jungs und jagen. Ein männlicher Oberkörper, der Rest ist weiblich und das ist das dritte Geschlecht, das ich habe. Und diese drei bilden die Gruppe der Wächter. Und die Wächter, aus den Wächtern, die enden oben in Flügel. Die haben keine Köpfe. Und aus diesen Flügeln entwickelte sich irgendwann die Icarus-Werkgruppe. Das sind richtige Flügel, so wie Flügelmäntel oder Flügel, die abgefallen sind, also zu hoch geflogen und der Sonne zu nahe gekommen und auf den Boden gefallen. Das ist die Icarus-Werkgruppe. Aber da kennt man noch den Flügel. Und aus dieser Gruppe entwickelten sich dann aus starken Verwachsungen Bäume, die unter Qualen gewachsen sind oder Schwierigkeiten, verdreht und verknorzt und verletzt und überwallt. Wenn die sowieso gefällt werden, also für mich stirbt kein Baum, dann versuche ich, die wieder irgendwie heil zu machen. Also ich mache sie leicht. Also eins zum Beispiel ist die Töpferlinde in Bad Langensalza. Das war eine mehr als 500 Jahre alte Linde, die wuchs dort auf dem Töpfermarkt und hat offensichtlich ihr ganzes Leben lang vom Fliegen geträumt. Und eines Nachts war es soweit. Sie flog in einem großen Sturm, allerdings nur auf das Nachbarhaus und hat die Fassade kaputt gemacht, den Dachstuhl zerstört und die Bad Langensalza waren ein bisschen sauer, haben sie klein geschnitten. Haben sie zu Kleinholz gemacht, richtig, sozusagen. Und ich habe das letzte Stück gekriegt, was noch groß war. Und dann habe ich gesagt, Schätzchen, du wolltest fliegen, ich lass dich fliegen. Und da hast du einen Flügel gemacht. Flügel daraus gemacht. Der gerade gelandet ist. Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle Musik machen und du hast mir auch ganz wunderbare Musik mitgebracht. Denke ich, passt an dieser Stelle Knockin' on Heaven's Door in der Version von Guns N' Roses. Wieso hast du dich für dieses Lied entschieden? Ich liebe Musik. Ich habe eine unglaublich weite Bandbreite und das ist einfach ein Lied, das mich begleitet. Du hattest mich gefragt, Lieder, die mich immer begleiten. Richtig. Es gibt immer mal wieder irgendeinen Song, der so ein Ohrwurm, der im Kopf drin ist, der mich aber nicht wirklich begleitet. Das ist ein Lied, das mich eigentlich, immer wenn ich das höre, sitze ich da und genieße es. Und wieso die Version von Guns N' Roses? Weil das gibt's ja auch. Ich war auf dem Konzert und ich fand es super cool. Ich gehe gerne auf Rockkonzerte. Ja. Klar. Dann hören wir jetzt von Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door in der Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Gabriele von Lutzau, eine wunderbare Bildhauerin. Du hast gesagt, du hast so Themen in deiner Arbeit und ein großer Teil sind die sogenannten Wächter. Also wenn man Wächter macht, heißt es, man soll beschützt werden. Worauf sollen die wachen oder worüber sollen die wachen? Es sind gute Geister und sie arbeiten alle für uns. Sie sind auf unserer Seite und sie beschützen. Es sind Schutzsymbole. Mehr nicht. Ich sag immer, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber sie sind ein bisschen wie Bewegungsmelder. Also in meinem Kopf funktioniert das. Helfen muss man sich selbst, aber sie sind Schutzsymbole. Wie viel stehen bei dir zu Hause? Wächter? Oh, da müsste ich mich direkt mal durchzählen. Also mindestens 5. Und die passen alle? Alle. Manchmal sind es auch mehr. Also es kommt immer drauf an. Dann gehen die mal wieder in eine Ausstellung, dann sind sie mal weg. Und wenn ich einen besonders schönen neuen gemacht habe, stelle ich ihn mir immer erstmal zu Hause hin. Na klar, dann musst du ihn wirken lassen. Nein, ich liebe ihn dann. Der muss ein bisschen nicht. Herze ihn, küsse ihn. Kann man so pauschal sagen, wie lange du an so einem Objekt arbeitest? Das ist wahrscheinlich. Das kann man nicht. Manchmal gehe ich immer wieder ran. Ich habe es auch schon erlebt, dass er in der Ausstellung steht, fertig, geflemmt, fertig, mit einer Firnis überzogen, hat schon einen Fuß, steht in der Ausstellung. Und ich sage, nee. Und dann, du musst noch mal ran. Ich muss noch mal ran. Dann nehme ich ihn wieder mit und bearbeite ihn neu. Und dann kann ich die ganzen Kram natürlich wieder von vorne anfangen. Wieder flammen, wieder. Ja, sonst kriegt man schwarze Hände. Das heißt flammen? Flammen heißt, dass du mit so einem Flammenwerfer... Ich brenne die Oberfläche ab. Und es gibt diese andere Werkgruppe, das sind die Vögel. Mhm. Die mache ich aus Tujas und zwar aus ganzen Büschen, inklusive der Wurzel. Und die habe ich mir am Anfang von Gräbern geholt. Ich hatte sehr gute Beziehungen zum Frankfurter Südfriedhof und ich habe da auch mal eine schöne Ausstellung gemacht und die haben mir dann ihre, also die müssen die ja auch klein hacken und wegfahren. Die sind ganz froh, wenn es dann weg ist. Wenn nach 20 Jahren ein Grab nicht mehr weiter bezahlt wird, dann kommt alles, was da drauf gewachsen ist, weg. Und so ein Grab, wenn es ein alter Friedhof ist x-mal belegt. Und die holen zwar die großen Knochen raus, aber die kleinen, so Handwurzelknöchelchen, Fußknöchelchen, es gibt überall am Körper so Kniescheiben, solche Sachen, das bleibt alles drin. Und das ist ein sehr guter Dünger für diese Bäume. Und wenn man dann die Wurzeln freihackt, ist das schon ein bisschen gruselig. Also da hatte ich nicht so viel Freude dran, wenn ich immer mal wieder so ein Knöchelchen gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, was mache ich da? Feuer reinigt. Und dann passierte sowas, ich habe die Oberfläche abgebrannt, der Rauch stieg auf, ich habe es mit einer Stahlbürste bearbeitet, Asche fiel auf die Erde, ich hatte irgendwie Himmel und Erde versöhnt und das Stück war frei. Und dann konntest du es sozusagen anfangen zu bearbeiten? Dann war der Mensch, auf dem es gelebt hatte, nicht mehr so dominant. Aber er ist doch in der Pflanze auch... Ja, aber das ist der Kern aller Dinge. Während ich die Oberfläche bearbeitet habe. Der Kern aller Dinge bleibt da. Aber es gibt auch, zum Beispiel gab es welche, mit denen ich nicht klarkam. Die habe ich dann einfach hingestellt. Ich habe auch manche dann wirklich, die wollten das nicht, die habe ich verbrannt. Dann habe ich sie ganz freigesetzt. Holz ist ja gespeicherte Energie. Und diese Energie wird freigesetzt durch das Verbrennen. Da sieht man mal, wie viel Energie drin ist. Und es ist von der Sonne und von der Erde gemeinsam gespeicherte Energie. Himmel und Erde im Holz. Deswegen habe ich mich auch für Holz entschieden. Denn Stein, also man kann ja auch Steinbildhauer sein, das ist immer entweder Eruption, also Gewalt, oder Sediment und das ist tot. Es braucht sehr viel mehr Kraft und ganz andere martialische Geräte, um das zu bearbeiten. Auch, also so eine Kettensäge ist auch nicht ohne, aber vom Material selbst, das eine ist natürliche Energie, ja, und das andere ist Tod oder Eruption oder Gewalt. Aber meinst du nicht, also ich glaube schon auch, dass Gestein Energien aufnimmt? Ja, aber gewaltige, also ich sage Sediment, sind tote Dinge, die aufeinander, Kalksteine zum Beispiel. Plankton das wird gepresst, das ist durch den Tod entstanden von Organismen. Und das andere Gestein, Basalt zum Beispiel, ist Eruptivgestein, also da explodiert die Erde, das ist Lava, die alles Energie, aber eine männliche Energie, während für mich Holz eine weibliche Energie ist, mit der ich besser klarkomme. Du hast ja gesagt, also unterschiedliche Holzarten, was ist so dein Favorite? Laubholz. Einzige Ausnahme, Tujas. Tujas sind ja Nadelhölzer, lassen sich wunderbar bearbeiten. Außerdem ist es ein Heilkraut eigentlich. Okay. Also in jedem immunstärkenden Medikament ist Thuja drin. Und Vicvaporub zum Beispiel wird aus Thuja gemacht. Und immer wenn ich ein bisschen krank bin und ich gehe runter und ich bearbeite eine frische Thuja, steigen diese ätherischen Dämpfe auf und ich habe das Gefühl, ich werde dann nicht krank. Dann so muss es sein. Du hast ja schon eigentlich fast auf der ganzen Welt deine Skulpturen ausgestellt in Galerien. Shanghai, New York, in Europa, überall. Also ich arbeite dran. Aber schon einiges vorzuweisen. Da hattest du mir in der Vorbereitung auf diese Sendung, hattest du mir einen Text geschrieben mit einem Brief von dir. Da ging es um deine Arbeit aus einer Buche von der Straße am Konzentrationslager Buchenwald. Und diese Skulptur steht in Yad Vashem, in Jerusalem, in Israel. Die ist in die Kunstsammlung aufgenommen worden. Und wie kam es zu dieser Begebenheit? Also ich habe in einem kleinen Ort bei Weimar habe ich gearbeitet. Und als Frankfurter dachte ich irgendwie, Weimar, Goethe. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen zu denken, Weimar, Buchenwald, das war irgendwie DDR, das war so weit weg. Da kam ich kam nicht auf die Idee. Und ich habe da gearbeitet. Wann war das ungefähr? Das ist keine Ahnung, das ist schon eine ganze Weile her. Aber nach der Wende? Nach der Wende, deutlich nach der Wende. Okay. Und da habe ich vor mich hingesägt und ich war ja sehr laut, ich bin ja immer sehr laut und es war sehr einsam und irgendwann kam ein, ich wohnte in einem kleinen winzigen Zimmerchen und jeden Abend alleine und 10 Tage lang und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich wäre so gerne in eine kleine lokale Kneipe gegangen, wo die Mutti selber kocht, wo man vielleicht selbstgemachtes Bier braut oder irgend sowas, so ein Original. Ja genau, was Originales. Und dann habe ich einen Mann gefragt, der da vorbeilief, was sie denn an Attraktionen hier in der Gegend haben. Der sagte auch, die einzige Attraktion, die wir haben, ist das KZ Buchenwald. Wenn der Berg nicht da wäre, sie könnten direkt hingucken. Und von dem Moment an saß dieses Drecks-KZ in meinem Genick. Und man kann es an meinen Skulpturen sehen, wie es mich belastet hat. Auch wenn das jetzt etwas zynisch ist, was ich sage. Aber wenn du sagst im Genick, weil ich assoziiere mit Buchenwald die dort vorgestellte Genickschussanlage. Ja, das stimmt. War jetzt gerade in meinem Kopf. Das ist absolut genauso in meinem Kopf gewesen. Also ich hatte das Gefühl, es sitzt in meinem Genick. Später sind wir dann dahin gefahren. Und haben uns das angeguckt und haben auch diese Genickschussanlage. Und dann wusste ich auch, warum. Ich bin zwar ein sehr lauter und fröhlicher Mensch, aber ich bin auch ein sehr sensibler Mensch. Ich habe sehr viele Schichten. Und ich habe das gespürt. Und nachdem wir diese Tour gemacht hatten durch das Konzentrationslager, war ich so wütend, dass von den toten Juden fast gar nichts mehr da ist, dass eigentlich nur noch ein paar Kommunisten, die erschossen worden sind, da wird die Fahne hochgehalten. Nein, das ist das Problem mit der DDR gewesen, und das habe ich auch in Polen erlebt, dass nicht von Juden gesprochen wurde, die da ihr Leben lassen mussten, sondern von polnischen Patrioten und Sozialisten, die dort ums Leben kamen, dass es darum ging, dass sie Juden waren und deswegen inhaftiert oder umgebracht wurden. Das war nicht zu irrelevant. Völlig irrelevant. Bevor wir da weitersprechen, machen wir jetzt ein kleines Lied von deiner Musikliste. Und zwar, denke ich, passt jetzt ganz gut Walking on Broken Glass von Annie Lennox. Wieso kam es zu diesem Lied? Wieso hast du das? Keine Ahnung. Es hat mich einfach, manchmal ist das Leben ja nicht ganz so einfach, ja. Das Leben ist kein Ponyhof. Und Walking on Broken Glass bringt das genau auf den Punkt, finde ich. Dann hören wir jetzt von Annie Lennox Walking on Broken Glass in der Vivian Kanner Show bei King FM. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du in der Nähe von Weimar gearbeitet hast und dann irgendwie ist dir wie Schuppen von den Augen fiel, dass ja hier um die Ecke auch das Konzentrationslager Buchenwald ist. Du hast dann dort eine Buche gefunden, was natürlich naheliegend ist bei Buchenwald, dass da auch Buchen rumstehen. Und du durftest dann so eine Buche haben? Oder die wurde gefällt, weil du tötest ja keine Bäume, sondern du guckst immer, dass du welche bekommst, die eh gerade abgesägt werden. Wie kam es zu dieser Buche aus Buchenwald? Also ich kann kein Monument gegen das Töten machen, wenn ich vorher den Baum töte. Wenn der Baum sowieso gefällt wird, dann setze ich ihm ein Denkmal. Das ist so mein inneres Anliegen eigentlich, besonders bei diesem sensiblen Thema. Und ich bin damit überhaupt nicht leichtfertig umgegangen, sondern ich wollte wirklich eine Buche, die alles gesehen hat und die nicht wegen mir gefällt wird. Und das hat 3 Jahre gedauert, bis ich eine gekriegt habe, ein sehr sensibler Förster, der sich da sehr eingesetzt hat und der mich eines Tages anrief und sagte, ich sollte kommen. Das und heißt, die war auf dem Gelände des Konzentrationslagers? Nein, da gab es einen einzigen verdorrten Baum, den sie bewusst haben stehen lassen, und der wurde von der DDR abgeräumt. Okay. Also diese Perfidie, das Einzige, was auf dem Gelände stand, eine tote Buche. Ich meine, da muss man erst mal drauf kommen. Ja, das ist mir so fremd, und ich habe diese Tour gemacht und ich war ziemlich fertig hinterher. Und mein Mann und ich fuhren durch Buchenwälder wieder zurück. Und auf einmal kamen wir an eine Lichtung, und in der Lichtung hatte der Blitz eingeschlagen. Und eine Buche von oben bis unten gespalten, und die bog sich dann rechts und links in einem Bogen jeweils zur Seite, und es sah aus wie ein Riesenvogel, der gelandet ist mit diesen hellen Seiten im Dunkeln. Und da wann war das passiert gewesen mit dem Blitz? Kurz bevor ihr da war oder schon länger? Das muss länger her gewesen sein. Keine Ahnung, also es ist nicht in dem Moment, wo ich vorbeigefahren war, schlägt der Blitz ein, das wäre ein Zeichen gewesen. Das wäre ein Zeichen. Da wäre ich sofort konvertiert. aber es war wirklich, also ich sah das und da habe ich gesagt, hey, das muss ich machen, ja. Das ist, da kam mir wie eine Erleuchtung, ich muss einen Flügel machen. Und dann habe ich es halt konsequent gesucht. Und als ich dann das Stück hatte, Als der Förster mich angerufen hat, habe ich gesagt, so, jetzt habe ich das Stück. Ich hole es mir, aber ich bearbeite es nicht. Sondern ich frage erst, dass es einen guten Platz kriegt. Ich wollte wirklich, dass es in ein Holocaust-Museum kommt. Und nicht nach Buchenwald zurück? Nein. Das wollte ich nicht. Da waren alles war praktisch abgeräumt. Das war DDR. Buchenwald ist für mich wirklich DDR. Und ich wollte, dass es nach Israel oder in ein richtiges Holocaust-Museum geht. Und dann hast du es geschafft, dass es heute in Yad Vashem steht, in dem Holocaust Memorial in Jerusalem. Ja. Wie kam das zustande? Ich habe einfach angefragt. Und ich habe eine Freundin, also Israelin, und die hat ein gutes Wort für mich eingelegt. Die hat gesagt, ist eine von den Guten. Und ich bin dann auch erst extra einmal hingefahren und habe gesagt, schaut mich erst mal an. Redet mit mir, dass ihr euch keine Laus in den Pelz setzt. Ja. Ich meine es wirklich gut. Und dann hat die Leiterin der Kunstabteilung kam an und hat einen dicken Pack Sachen auf den Tisch gelegt, hat gesagt, glauben Sie nur, dass wir uns nicht über Sie informiert hätten. Okay. Da habe ich gesagt, okay. Und dann haben die mich tatsächlich vor eine Kommission und die Kommission hat das akzeptiert. Und dann hast du angefangen daran zu arbeiten? Dann habe ich es gemacht. Aber du hast es bei dir in deinem Atelier oder da, wo du arbeitest, fertig gemacht, ja. Und dann wurde es erst nach Israel gebracht. Auch das noch nicht. Ich habe ja immer gesagt, ein Geschenk ist nur ein Geschenk, wenn man nichts dafür bezahlen muss. Also habe ich auch versucht, den Transport zu organisieren. Da ich aber eigentlich in das ganze Projekt schon meinen gesamten Gewinn von einem Jahr gesteckt hatte, hatte ich das Geld nicht mehr. Und dann kam irgendwoher, ich weiß nicht wie, durch eine gute Freundin wie ein Geschenk. Die hat auf einmal gesagt, die Bundesregierung bezahlt den Flug des Flügels nach Israel. Wie groß ist diese Skulptur? 2,70 Meter. Also groß. Also es ist richtig ein wunderschöner, ein bisschen traurig hängender Flügel, der aber sehr viel in Ruhe und ja, fast Grazie ausstrahlt. Also bist dann, nehme ich an, mitgeflogen. Ja. Und hast das sozusagen persönlich übergeben in Yad Vashem. Mit einer sehr schönen kleinen Zeremonie. Und wir lagen uns alle in den Armen. Und ich hoffe sehr, dass ich eine Geste der Versöhnung und der Liebe, es ist eine liebevolle Geste von mir über die Zeit, über die Ländergrenzen hinweg. Ich kann es gar nicht, ich meine, es ist ein bisschen hilflose Geste, weil es ist ja gelaufen. Ich kann es ja nicht, kann die Geschichte nicht ändern. Das können wir alle nicht. Ja, aber es wäre, das war alles, was ich tun konnte. Wann wurde das gemacht? Also das war am 23. Januar wurde es übergeben. Dieses Jahr? Ja. Da würde ich gerne dann ein bisschen Musik jetzt machen und dann mit dir weitersprechen über deine Arbeit. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlin. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Love, talk and good music. Die Vivian Kanner Show auf King FM. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du einen hölzernen Flügel an Yad Vashem gegeben hast, aus einer Buche, aus Buchenwald. Ein neues Projekt ist dieses schreckliche Massaker auf der Insel Utøya in Norwegen, wo letztes Jahr 77 junge Menschen ihr Leben verloren haben, weil ein Rassist einfach wild auf sie rumknallte. Ist das schon fertig oder wie wird dieses Projekt laufen? Also ich habe die Schirmherrschaft über eine Jugendgruppe gehabt bei uns in unserem kleinen Ort in der Nähe. Und es waren 180 junge Leute aus 18 Ländern, alle Rassen, alle Religionen. Und die haben eine Schirmherrin gebraucht und da wurde ich ausgesucht. So, und das habe ich dann gemacht und es war sehr schön. Wann war das? Das begann einen Tag nach dem Massaker. Okay. Und ich bin dann am Morgen dahin gegangen und habe sie gesehen. Also das heißt, es stand schon vorher fest? Stand schon vorher fest. Das war also für mich was ganz Normales. Dann passierte das Massaker und ich war in meinem Kern getroffen. Du schickst deine Tochter auf ein Jugendcamp und das Schlimmste, was du vorstellen kannst, ist, dass das Kind schwanger zurückkommt. Und was passiert? Sie kommt gar nicht mehr zurück. Das ist ein solcher Albtraum, wenn man Mutter ist. Katastrophe. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, wo habt ihr denn eure Security? Dieser Massenmörder hatte ja gesagt, das fängt jetzt an weltweit. Ihr werdet schon sehen, wir haben eine Organisation. Okay, war alles nur hohle Luft. Aber ich hatte mir große Sorgen gemacht. Und dann haben die gesagt, ach was, wir singen und meditieren und tanzen und wir machen Kunst und wir führen ein Stück auf. Ja, sag ich aber, Security, nö, haben wir nicht. Und dann bin ich runtergegangen mit meiner Kettensäge und habe erstmal eine Friedenstaube gemacht. Die habe ich denen dann auch gestiftet für ihre karitative Arbeit. Es ist diese Amma-Bewegung, diese Inderin, die alle in den Arm nimmt und lieb hält. Eine sehr positive Sache. Ja, also das habe ich gemacht. Habe denen auch die Vermarktungsrechte dann geschenkt. Nur für, wenn es irgendwie geht, nur für Frauenprojekte. Und dann als nächstes fing ich an und machte einen Vogel. Weil ich fand, und der schrie wirklich hoch. Zum Himmel. Und von diesem Augenblick an habe ich konsequent gearbeitet bis 3 Tage vor der Urteilsverkündung. Da war ich fertig. Dann hatte ich Urteilsverkündung von dem Massenmörder. Von dem Massenmörder, dessen Namen ich bewusst nicht nenne. Ich kann ihn, glaube ich, gar nicht aussprechen. Gut, er soll versinken in der Geschichte, im dicken Sumpf der schwarzen Geschichte. Ich hätte auch zum Beispiel niemals seinen Namen so durch die Medien gezerrt, sondern ich hätte jeden Tag bis zur Urteilsverkündung konsequent ein Bild eines Opfers auf der ersten Seite gebracht von der norwegischen Zeitung, ja, und seinen Namen niemals erwähnt. Damit wäre ich etwas anders umgegangen. Ja. Und ich habe dann aber diese 77 fertig gemacht. Das habe ich für mich gemacht. Ein bisschen für meinen Seelenfrieden. Ja. Und jedes ist wie ein kleines Signalmast nach oben, der Liebe hochschickt. Okay. Und wenn man die sich anguckt, wenn man durch diesen Wald geht, dann sieht man das erste Mal, wie viel sind das eigentlich, 77? Also bei 6 Millionen toten Juden kann man nur ein Symbol machen. Aber bei 77 kann man die Masse schon zeigen. Das habe ich gemacht und es ist mir gelungen. Und ich würde schrecklich gerne, ohne auch nur irgendeinen Presse-Rummel, sie mit Hilfe von deutsch-norwegischen Organisationen auf die Insel bringen, was nicht so einfach ist. Das ist ein Binnensee. Also man muss sie wirklich schippern mehrmals und es muss in einen Container passen, die aber rein und dann aufstellen. Und dann möchte ich gerne, dass alle Angehörigen der Toten und alle Überlebenden hinkommen und dass wir Kerzen anzünden und dass wir einen ökumenischen Gottesdienst machen mit allen 5 Weltreligionen. Mhm. Das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen. Das ist so mein nächstes Ziel. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich hoffe es. Ich würde es mir sehr wünschen. Und ich mache das nicht, weil ich jetzt denke, ich hänge mich da an den Zug dran. Nein. Ich möchte es. Es war mir, immer wenn mir etwas das Herz zerreißt, dann mache ich sowas. Ich mache auch ganz normale, wunderschöne Wächter und ganz normale Flügel und ganz normale Skulpturen. Aber immer mal wieder zwischendrin ist etwas, was mich, ich sag ja, was mir das Herz zerreißt. Und dann muss ich was dagegen tun. Und woher hast du das Holz für diese? Das habe ich aus zusammengesammelt. Unterschiedlich, wirklich von überall her. Teilweise von Gräbern, wirklich. Mhm. Und ich habe auch alte Stücke integriert. Ich habe schon immer Vögel gemacht. Und die Vögel waren schon immer, bei den Kelten sind zum Beispiel die Raben die einzigen, die die Boten zwischen dem Reich der Toten und dem Reich der Lebenden sind. In ganz vielen Religionen sind Vögel diejenige, die die Boten, im Christlichen die weiße Taube. Ja? Friedenssymbol. Friedenssymbol, aber auch der Heilige Geist. Okay. Also, und im, es gibt da, es, man muss nur zu den alten Ägyptern gehen, da waren die Ibisse, waren diejenige, die reingehen konnten zum Pharao und wieder raus, die konnten durch Wände gehen. Also Vögel sind, weil sie hochfliegen können, also wir Menschen glauben ja immer, wir sind im Himmel, ja, also, oder irgendwo da oben. Das war, bevor wir wussten, dass da das Weltall ist, aber so, sagen wir mal, metaphorisch gedacht. Und deswegen sind für mich Vögel eigentlich Mittler zwischen den Welten der Leben und der Toten. Jetzt gibst du mir ein Stichwort mit dem Fliegen, ein wunderbares Stichwort, weil du warst ja, wenn ich das so sagen darf, in deinem früheren Leben Stewardess. Lang, lang ist's her. Darüber würde ich mich gerne mit dir noch ausführlicher unterhalten, aber wir machen erstmal ein bisschen Musik und ich habe von deiner Musikliste das Lied Time is on my side ausgesucht von den Rolling Stones. Wieso hast du dich für Time is on my side entschieden? Ich sollte, seit ich 23 Jahre alt bin, tot sein. Ich bin immer noch da. Time is on my side. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du in deinem, wenn ich das so sagen darf, ersten Teil deines Lebens Stewardess warst bei der Lufthansa. Du hast vorhin gesagt, dass du mit 23 Jahren dein Leben geschenkt bekommen hast. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das im direkten Zusammenhang steht. Absolut, ja. Erzähl mal. Also über diese Zeit erzähle ich gar nicht mehr, denn es gibt dafür da so viele Dokumente, von Podcasts angefangen bis Spielfilme. Aber vielleicht sollten wir den Hörern sagen, wovon wir sprechen, damit, falls sie sich informieren wollen, dass sie wissen, wonach sie recherchieren sollen. Gabriele von Lutzow, wie ich vorher schon sagte, hieß mal Gabriele Dillmann Und du warst damals die Stewardess, die auf der entführten Lufthansa-Maschine Landshut, die dann letztendlich in Mogadischu landete und von der GSG-9-Truppe gestürmt wurde, warst du eine ziemliche Schlüsselfigur. Eine der Stewardessen, ja. Eine der Stewardessen. Du hast miterlebt, wie man den Herrn Schumann, Kapitän Schumann, direkt einen Meter neben mir erschossen hat, ja. Und du hast natürlich auch die Stürmung der Maschine erlebt, die 5 Tage Entführung, was, glaube ich, ein Höllentrip, Hölle gewesen sein muss. Ja. Man sagt, man bekommt nicht mehr aufgeladen, als man in der Lage ist zu tragen. Da bin ich manchmal nicht so ganz sicher, weil manche Leute zerbrechen auch daran. Aber ich habe es halt erleben müssen. Das kann man sich nicht aussuchen. Und eine der 4 Terroristen, die hat ja überlebt. Ja. Und musstest du da als Zeuge aussagen bei dem Prozess? Ja. Und das war ein ziemlich harter Gang, aber ich sehe das ja auch als meine Bürgerpflicht. Und ich finde, man darf die Bösen nicht davon kommen lassen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man, auch wenn es ein schwerer Gang ist, aber dass man sich dem stellt, damit die Bösen nicht davon kommen. Man muss sie verurteilen, man muss Zeugnis ablegen und man muss sagen, was sie getan haben. Auch wenn es hart ist. Also ich hätte zum Beispiel sehr, sehr gerne diese Frau nie wieder in meinem Leben gesehen. Wie viele Jahre waren dazwischen? 20 Jahre bestimmt. Wieso hat das 20 Jahre gedauert? Das bin ich nicht ganz so sicher. Vielleicht hätte man sie auch schon vorher erwischen können, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte. Aber sie hatten alle Angst, dass wenn die jetzt bei uns in den Gefängnissen sitzt, dass dann Befreiungsaktionen kommen oder sowas. Ich denke mir, da ist der deutsche Staat ein bisschen feige gewesen. Mhm. Die ist illegal nach Norwegen eingereist und lebt dort mit ihrem Mann, einem palästinensischen Waffenhändler, hat eine Tochter. Und tja, aber wieso ist sie damals in Mogadischu überhaupt freigekommen? Also wieso hat man sie nicht damals schon irgendwie eingepackt? Und die war dann mal ganz kurz, erstmal war sie im Krankenhaus, dann war sie ganz kurz im Gefängnis, dann wurde sie ausgeliefert, dann ging sie nach Palästina und dort hat sie dann jedes Mal, wenn sie in die Uni gegangen ist, wurde sie von Standing Ovations begrüßt. Es gibt ja auch in Nablus ein Denkmal für unsere Helden, das waren die Terroristen. Hm. Also meine Sympathien sind eigentlich im Nahen Osten klar verteilt. Das heißt, du bist, wie das damals dein Beruf war, auf diesen Flug gegangen. Wohin sollte der Flug eigentlich gehen? Der sollte von Mallorca wieder nach Hause kommen. Das sind lauter Urlauber drauf gewesen. Es war ein deutscher Urlauberflug mit vielen alten Leuten, mit vielen Kindern. 7 Kinder waren drauf. Und wir reden von 1977. Ja. Letzte Woche hat sich das zum 35. Mal gejährt. Das heißt, ein Routineflug von Mallorca nach Frankfurt. Und ich war gar nicht eingeteilt für diesen Flug. Ich bin aus dem Standby geflogen. Okay. Es würde mich heute noch interessieren, wer damals eigentlich an meiner Stelle hätte fliegen sollen. Aber das habe ich nie rausgekriegt. Okay. Ich habe es auch nicht so ernsthaft versucht. Aber es rein theoretisch fände ich mal einen interessanten Gedanken. Wie das Schicksal manchmal so läuft. Ja, wer hat sich da krank gemeldet, dass ich da fliegen muss. Nachgerückt bist sozusagen. Ja. Aber es war ja vielleicht ganz gut so. Das heißt, der Flug startete, ihr wart in der Luft und dann, was passierte dann? Dann sprangen die auf und haben die Maschine entführt. Und dann gab es eine lange Odyssee durch die einzelnen Länder, weil sie wollten halt uns freipressen. Und eigentlich wollte sie keiner haben, ja. Das wollte keiner auf seinem Flughafen haben. Mhm. Und deswegen haben sie selbst bei befreundeten Staaten, wurden sie weiter gescheucht. Immer weiter, immer weiter. Und irgendwann seid ihr dann, weil, glaube ich, der Treibstoff geringer wurde, seid ihr dann in Mogadischu gelandet? Nein, wir sind in Mogadischu gelandet, weil sie in Aden, wo sie gedacht haben, im Jemen, dass sie auch Freunde treffen, auch nicht gewollt waren. Und dann haben sie sich umgeguckt, wo ist denn noch ein sozialistisches Land? Und da kamen sie auf Somalia. Ich hatte aber kurz vorher gelesen, dass der Präsident von Somalia gerne mit dem Westen kooperieren wollte. Und das hat mir dann so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil ich habe gedacht, ich glaube, da haben sie nicht ordentlich Nachrichten geguckt. Wie lange wart ihr dann schon unterwegs, bis ihr dann in Mogadischu gelandet? 4 Tage und am 5., also 4,5 Tage. Und dann in der Nacht hat uns die GSG 9 befreit. Habt ihr davon was mitbekommen, also dass das bevorsteht? Habt ihr das gehofft? Konntet ihr auf der Maschine miteinander kommunizieren? Also das Letzte, was man ja gewusst hatte bei Geiselbefreiungen, war ja München. Also das ging ja nun sowas von daneben. Da gab also, es ja aber damals noch gar nicht die GSG 9. Die GSG 9 ist ja sozusagen nach der gescheiterten Geiselbefreiung auf dem Fürstenfeldbrucker Flughafen 1972 erst entstanden. Richtig, aber davon hat keiner was gewusst. Mogadischu war das erste Mal, dass die aus dem Schatten getreten sind, hat gesagt, hallo, wir lassen uns eben nicht alles gefallen. Und danach war ja auch Ruhe mit Flugzeugentführung, das muss man auch mal sagen. Diese harte Haltung der Regierung war zwar wirklich eine harte Entscheidung, aber danach gab es keine mehr. Bis dahin, alle Nas lang wurde irgendein Flugzeug entführt. Absolut. Das heißt, das passierte in der Nacht, die Stürmung? Ja, in der Nacht. Kann man sich vorstellen, also ich meine, ich stelle mir das als Worst-Case-Szenario vor, dass man im Flieger sitzt und dann eben diese Entführung passiert. Und dann sitzt man da 5 Tage in diesem Käfig, Flugzeug drinnen. Dann muss man ja irgendwie schlafen, essen. Schlafen nicht sehr häufig, ja. Also Erschöpfung wahrscheinlich, mal kurz ja, die Augen zu machen. Mal kurz wegdösen, also gerade mal so eine schnelle REM-Phase und dann ist das schon wieder wahrscheinlich gelaufen. Ist der Adrenalin auch so hoch. Also ich habe mich mit Arbeit über Wasser gehalten und durch die Tage gehangelt. Und schlimmer waren eigentlich die Passagiere dran, die in ihren engen Sitzen sitzen mussten und sich überhaupt nicht bewegen durften. Man durfte ja noch nicht mal aufstehen. In Toilette oder sowas? Ja, eine einzige Toilette und die war in kürzester Zeit völlig verstopft und lief über. Es war, also wenn man sich die Hölle, so wie man sich die Hölle eigentlich vorstellt, wirklich so ein Bruegel-Gemälde, so ähnlich, also ganz fürchterlich. Ich glaube, wir machen ein bisschen Musik und dann sprechen wir noch ein bisschen weiter. Heute zu Gast bei mir, Gabriele von Lutzau, in der Vivian Kanner Show bei King FM. Love, talk and good music. Die Vivian Kanner Show auf King FM. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du damals an Bord der Landshut warst, der Lufthansa-Maschine, die von palästinensischen Terroristen entführt wurde, auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. Du warst damals 23 Jahre alt, hast dir dein Leben wahrscheinlich anders vorgestellt und trotzdem haben diese 5 Tage dein Leben wahrscheinlich maßgeblich beeinflusst und geprägt. Du hast aber gesagt, dass also diese Terroristen nicht nur, dass sie die Maschine entführt haben, sondern sie hatten auch so sadistische... Der Anführer war ein Sadist. Der hatte Freude dran, die Passagiere zu quälen, das Cockpit, unser Cockpitpersonal zu quälen, hauptsächlich Jürgen Vitor, der wurde also geschlagen und gedemütigt in einem Maße. Das war der Co-Pilot? Der Co-Pilot, was kaum vorstellbar ist. Wir bekamen Nummern und wurden als Jewish Bitches bezeichnet und mussten uns zum Erschießen morgens melden. Das heißt? Das heißt, wir wurden auf einem deutschen Flugzeug von Palästinensern zu Juden erklärt, damit sie uns erschießen können. Für sie selbst so? Damit sie das irgendwie mit sich selbst ins Reine bekamen. Und die Nummern haben sie euch auf den Arm geschrieben? Nee, aber ich habe die auf dem Arm gespürt. Okay. Aber sie haben letztendlich, muss man sagen, Gott sei Dank nur einen Menschen umgebracht. Ja. Und das war der Captain, ja, der für eine Stunde das Flugzeug verlassen hat, weil er sich, glaube ich, nach dem Zustand, nach der Notlandung auf der Sandpiste von Mogadischu, wollte er sich den Zustand der Maschine angucken und hat dabei, glaube ich, auch andere Leute getroffen. Also das weiß man alles nicht. Das ist völlig unbewiesen. Er ist aus dem Flugzeug ausgestiegen, hat einen Outside-Check gemacht und meine persönliche Interpretation ist, dass sie ihn verhaftet haben. Das Flugzeug war umstellt von Soldaten und entweder haben sie ihn verhaftet oder er hat gesagt, take me to your leader. Eine der beiden Sachen. Aber er war weit über eine Stunde weg und er hat es offensichtlich versucht und das hat nicht geklappt. Und dann kam er zurück. Und dann hatte der Anführer endlich einen Grund, um jemanden zu erschießen. Irgendwo, der so ausgeflippt wie er war, er brauchte einen Grund. Er hat China-Schießungen gemacht, hat er sich immer die hübschesten Mädchen für ausgesucht. Die mussten dann vorne knien und wurden geschlagen und das hat ihm Spaß gemacht. Und Ich war Nummer 3 auf der Erschießungsliste und zwar noch 2 vor mir und die 2 hat er richtig in die Mangel genommen. Als ich dann dran war, habe ich ihn so wütend angeguckt. Er hat gesagt, ich soll endlich gestehen, dass ich Jüdin bin. Und dann habe ich ihn so wütend angefunkelt und habe gesagt, ich bin Protestantin. Ihr konntet auf Englisch mit? Ja, alles auf Englisch. Okay. Ich wollte das jetzt nur nicht Englisch sagen. Ja. Aber ihr habt Englisch, Sprachen Englisch. Ja. Und ich habe die ganzen Übersetzungen gemacht. Ich habe simultan übersetzt. Ich kann halt gut Englisch. Und auf dem Flieger waren aber hauptsächlich deutsche Touristen? Ja. Und neben mir saß eine einzige Jüdin. Die hat dann die Totengebete gesprochen und ziemlich laut. Und hat gesagt, die durchsuchen jetzt die Pässe, die werden rauskriegen, dass ich Jüdin bin und dann werde ich erschossen. Hier ist mein Schmuck, gib ihn meiner Tochter. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt machen wir mal langsam. Eine Deutsche. Und dann habe ich gesagt, nee, die lesen aber, dass ich in Israel Stempel hatte. So, und dann sage ich, und dann machen wir das aber ein bisschen anders. Dann mein Kopf arbeitet sehr gut, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe. Und da habe ich gesagt, okay, dein Bruder ist katholischer Priester, der lebt in Jerusalem, den besuchst du regelmäßig. Gute Idee. Ja? Und deswegen bist du da. Und alles andere leugnest du einfach. Und dann habe ich angefangen, sie konsequent denen schmackhaft zu machen. Das ist so eine süße Omi auf dem Sitz, Nummer so und so viel. Eine ältere Dame, die ist wahrscheinlich in meinem Alter gewesen, also so eine ältere Dame. Und die hat so schlimme Probleme mit den Augen. Ja, haben wir dich, ich muss mal gucken, ob wir Augentropfen haben. Und ob wir die richtig reinkriegen. Und dann kam die jüngste Terroristin an und hat gesagt, wo ist sie denn? Ach, das Mütterchen. Da gehe ich mal hin, dann mache ich Augentropfen. So, und als sie dann den Pass gefunden haben, haben sie gesagt, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, das ist die reizende Dame mit den Augentropfen. Sie haben ihr selbst die Augentropfen reingemacht. Und dann hat sie den Pass weggetan. Und damit hast du der Dame das Leben gerettet. Es ist so ein bisschen, wie Hitler gesagt hat, wer Jude ist, bestimme ich. Genau. Ja? Jemand, den sie mochte und der auf einmal, wie ihre Mutter war, so ein älteres Mütterchen, die kam aus der Masse raus, die war eben keine Nummer mehr. Und so wie die Leute keine Nummern mehr sind, dann ist es nicht mehr so leicht. Warum sollte es ihnen leicht machen, einen zu erschießen, ja? Und die Terroristen waren ungefähr so in deinem Alter? Ja, erschreckenderweise, ja. Die waren so unterschiedlich Biografien sein können. Ja. Wie unterschiedlich. Ja. Also wir haben etwas, jetzt gerade neulich hat eine überlebende Passagierin, mit der ich gesprochen habe, gesagt, das war die Diana Müll, eine der Schönheitsköniginnen, eine wirklich wunderschöne Frau, heute noch. Ich glaube, die ist heute noch hübscher als damals. Die hat er echt gequält, weil das die hübscheste war. Wie Schneewittchen, schwarze, lange Haare, milchweiße Haut, weißes Kleid. Ja, das war für ihn, das hat ihm richtig Freude gemacht. Und die hat damals, also wir haben uns dann einmal getroffen durch einen Zufall mit ein paar GSG-9-Leuten, wurden wir alle eingeladen, also wenige, nicht alle Passagiere, nur ein paar. Und sie traf einen, der von der GSG 9 sie befreit hatte. Und der sagte, ich war ja damals nur 19. Da sagt sie, das kann nicht sein. Ich war 19. Du warst ein gestandener Mann. Du hast mich befreit. Und da sagt er, nein, ich war 19. Der Älteste, der dabei war, war 23. Wahnsinn. Und ich war auch 23. Also da sieht man mal, dass unsere Befreier waren genauso jung wie wir. Eigentlich waren wir alle noch Kinder, ja. Hast du noch Kontakt mit Passagieren? Einigen wenigen. Aber ich suche das jetzt nicht. Ich suche nicht in meiner Vergangenheit. Das ist auch gut so und richtig so wahrscheinlich. Sonst könnte man wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man immer in der Vergangenheit lebt, könnte man wahrscheinlich gar nicht in der Gegenwart leben, geschweige denn in der Zukunft. Aber so ein Ereignis, so eine Tragödie, so ein Erlebnis, sage ich mal, verbindet ja einen auch auf eine gewisse Art, sehen, weil viele Leute, es gibt ja wahrscheinlich nicht viele Leute, die dasselbe Erlebnis hatten und die können dann halt auch gar nicht so richtig, egal wie sensibel und empathisch sie sind, sich vorstellen, was man da durchmacht, durch was man da für eine Hölle geht. Und deswegen glaube ich, ist es vielleicht mit den Leuten, die dieselbe Hölle durlebt haben, leichter zu sprechen. 100%. Also wir haben, wenn wir uns sehen, würde ich keinem mehr trauen als den Leuten, die das mit mir erlebt haben. Weil das ist schon das schweißt schon irgendwo zusammen, aber wir sitzen uns jetzt nicht immer gegenseitig auf dem Schoß. Die können mich jederzeit anrufen. Das wissen sie, aber die meisten sind schon tot. Ja, na klar. Aber du hast ja gesagt, es waren auch Kinder auf der Maschine und so. Wie lebt man danach weiter? Also wie irgendwann ist dann also diese schreckliche Hölle vorbei? Jeder lebt damit anders. Also der eine. Du? Wie hast du Ich habe nicht nur überlebt, sondern ich habe mich auch noch fortgepflanzt. Ich habe einen wunderhübschen Sohn gekriegt und das war dann mein ganzes Glück und mein ganzer Fokus auf diesem Kind. Und ich meine, ich habe nicht nur überlebt, ich habe mich sogar noch vermehrt. Also das war doch eigentlich den Terroristen den Finger gezeigt. So muss es sein, so muss es sein. Wir müssen jetzt eine Kurve kriegen zur Musik. Und du hast gesagt, du hast so einen wundervollen Sohn bekommen, was wahrscheinlich die beste Antwort ist auf so etwas, dass man eben weitermacht und weiterlebt. Darf ich den Song Er gehört zu mir spielen? Ich glaube, das ist der beste Sohn der Welt. Für den besten Sohn der Welt, sollen wir das einfach so interpretieren. Ja. Wieso hast du diesen Song ausgewählt? Einfach, weil das so einer ist, den ich regelmäßig, wenn ich mit Freunden in irgendeiner schwulen Kneipe bin, laut mitgröle, weil dann tanzen wir auf den Tisch, ist einfach total lustig. Dann darfst du jetzt auch auf den Tisch tanzen. Wir hören jetzt Er gehört zu mir von Marianne Rosenberg in der Vivian-Kanal. Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Gabriele von Lutzau. Wir hatten ja viele verschiedene Themen und ich denke, wir haben sie alle gut untergebracht. Und jetzt steht ein Programmpunkt auf der Liste. Und so wie ich alle meine Gäste bitte, habe ich auch dich gebeten, mir ein Gastgeschenk mitzubringen. Da ich hier keinen 4-Meter-Container sehe mit irgendeiner Skulptur, bin ich jetzt mal gespannt, was ich von dir bekomme. Naja, der Einkaräter war nicht drin. Und dann habe ich mal geguckt, was ich sonst finde. Jetzt muss ich mal kramen. Krusch. Das ist erstmal das eine. Das ist ein... Sagst du mal, was das ist? Ja, Moment. Das ist ein Katalog von mir. Okay. Der ein... Wunderschön ist. Ein also sehr schöner, geprägter Katalog von mir. Und alternativ das Buch, weswegen ich jetzt im Moment in Berlin überhaupt bin, was ich sehr unterstütze, von Dr. Martin Rups, die Überlebenden von Mogadischu. Jemand, der sich endlich mal Gedanken gemacht hat, was eigentlich aus uns geworden ist. Wie das unser Leben geprägt hat. Und das ist ein ganz wichtiges Buch und ein wirklich tolles Buch. Und das wurde jetzt gerade vorgestellt? Ganz frisch auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, das ist vom Surkamp Verlag. Und also ich habe dort so viele Dinge gelesen, die ich vorher nicht wusste. Der recherchiert einfach unglaublich gut und es ist sehr spannend. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, welches ich nehme. Nein, ich schenke dir beides. Das ist so lieb. Ich würde dich aber gerne zu dem Buch befragen. Wurdest du denn auch zu dem Buch befragt? Aber ja. Also das heißt, er hat... Und deswegen bin ich auch da auf der Promotion-Kampagne jetzt bei der Vorstellung des Buches, war ich extra da und das mache ich dann, ja? Also weil das unterstütze ich, es dreht sich immer alles um die Täter. Also der Täter ist ja auch viel interessanter. Was hat denn der für ein schreckliches Leben, dass er so ein Monster geworden ist? Und Monster sind interessanter als die Schafe, die das Monster frisst. Das ist leider so. Ja. Und die Opfer sind irrelevant, die sind ja auch meistens tot, ja? Genau. Oder sei doch froh, dass du überhaupt noch lebst. Oder die Kriegsgeneration, die unsere Ältergeneration, die immer gesagt hat, wir haben viel Schlimmeres mitgemacht als ihr mit den Fünfi, stellt euch nicht so an. Und das sind dann die Leute, die den Mund halten und ganz still und leise posttraumatische Stresssymptome entwickeln. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sich jemand um die Überlebenden kümmert. Der Herr Rups war nicht mit auf der Maschine. Nein. Dr. Martin Rups ist hauptberuflich bei Dreisat, Koordinator für Dokumentarfilme und gräbt ab und zu mal was aus. Zum Beispiel hat er von Ebo Demand alte Filmrollen ausgegraben. Okay. Der hat 2 Jahre nach der Entführung hat er uns interviewt. Also so zeitnah wie sonst niemand. Okay. Und hat einen 1,5 Stunden Film gemacht, von dem er aber nur die Hälfte der Zeit Interviews gezeigt hat. Okay. Der Rest war Wüste und dann lief mal ein Esel über die Straße und so. Okay. Also sehr Wim Wenders-mäßig, okay, sehr in dieser Zeit. Und da hat er die ganzen alten Bänder durchforstet, digitalisiert und da hat Ingo Helm mit einer super Schnitttechnik etwas ganz Tolles draus gemacht. Und das fand Martin Rupp so interessant, dass er anfing, weiter zu recherchieren. Und er ist da so ein ganz ordentlich, so ein richtiger, so ein Trüffelschwein. Er sucht wirklich, bis er die einzelnen kleinen Punkte findet überall. Und das hat so viel zusammengetragen, dass er gesagt hat, das ist ein Buch. Und dann fing er an. Dann hat er noch weitergemacht. Das ist jetzt das, was bei rausgekommen ist. Der Film ist schon gelaufen. Den gibt es, ich glaube, über Amazon. Zu kaufen. Kann man ihn kaufen. Die Show heißt er. Nein, der Film heißt Im fliegenden Sarg und ist ein Dreisat-Film. Was hältst du von solchen Verfilmungen? Also fiktionalen Verfilmungen, nicht dokumentarischen Filmen? Das ist dokumentarisch. Das ist nur unsere Aussagen und Tagesschau-Beiträge. Nichts anderes. Okay. Und trotzdem unglaublich spannend. Ich halte von dem zweiten Mogadischu-Film gar nichts. Also dass dieser fiktionale Film, das der mit... Das ist alles frei erfundene Dinge da drin, so viele frei erfundene Dinge und haben den Anspruch, einen dokumentarischen Anspruch, das kann ich nicht unterschreiben. Okay. Ich habe daran auch keinerlei Beitrag geleistet. Ich finde es ja auch immer so erstaunlich, wenn dann, ich meine, das, was du erlebt hast und die Passagiere der Landshutmaschine, ich meine, sowas ist die Realität gewesen, ja? Und wenn man dann versucht, das filmisch umzusetzen, verstehe ich nicht, warum man dann sich irgendwelche Sachen einfallen lassen muss, weil das, was die Realität sozusagen, die Geschichte der Realität ist ja, wenn man das jetzt sich hätte einfallen lassen für einen Film, hätten alle gedacht, na ja, das ist ja so ein bisschen weit an der Realität vorbei, sei es jetzt wie zum Beispiel 11. September, zwei Flugzeuge rein ins World Trade Center. Wenn man das in einem Film vorher gemacht hätte, hätten ja alle gedacht, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ja. Sowas kann ja gar nicht passieren, weil leider ist die Realität brutaler als die Filmwelt. Aber es ist ein Top-Stoff für Hollywood eigentlich. Und dann kann man auch gerne noch Sachen reinschreiben. Ja. Aber dann muss man sagen, es ist ein Film und nicht, es ist eine Dokumentation. Ja, richtig. Also ein Film, da kann man Sachen zuerfinden, ist völlig okay. Ich würde jetzt von deiner Musikliste gerne den Song TNT spielen. Ja. Ich bin ein unglaublich energetischer Mensch. Ich sage immer, in mir drin ist eine große rote Sonne, die strahlt. Und das ist eigentlich ein Song, der mein Lebensgefühl, so meine Energie ausdrückt. Okay, dann hören wir jetzt TNT in der Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Dann bist du doch hier genau richtig, im wilden Westen Berlin. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Gabriele von Lutzau. Leider, leider, leider ist die Sendezeit jetzt langsam zu Ende. Aber ich freue mich, weil wir haben über so Bewegendes und Bewegtes gesprochen, über so viele unterschiedliche Dinge aus deinem Leben, ein bewegtes Leben. Am Ende jeder Sendung bitte ich meinen Studiogast, noch so ein Lebensmotto an die Hörer weiterzugeben. Also das eine ergibt sich aus dem anderen. Das eine ist, man muss sich immer Ziele setzen im Leben. Und dann darf man niemals aufgeben. Dazu gibt es auch kaum etwas hinzuzufügen. Dann bleibt an dieser Stelle für mich einfach nur dir Danke zu sagen, dass du da warst, für die wundervollen Geschenke, einen Katalog. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es eine ständige Ausstellung deiner Arbeiten in Frankfurt am Main gibt. In der Giolettstraße 54, das ist im Westend. Und wir haben immer sonntags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und da kann man viele deiner Skulpturen sehen? Über 100. Über 100? Ja, auf 1000 Quadratmeter. Ist wirklich. Und ich habe super Kollegen dabei. Also Zeit mitbringen und es macht sehr viel Spaß. Und ich bin immer da. Das ist in Frankfurt am Main. Und ich danke dir, dass du da warst und so offen dich präsentiert hast und mit mir gesprochen hast über alles. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch und Ihnen danke ich dafür, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein in die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Love, talk and good music. Die Vivian Kanner Show auf King FM. Hier ist King FM. www.kingfm.net Radio ohne Nebenwirkungen.